Barbara? Sie scheint nicht da zu sein. Aber wir haben die Schlüsselkarte. Ja. Oh. Rein ins Zimmer. Barbara? Bist du da? Hier ist niemand. Wie kann das angehen, Just? Entweder ist dir etwas dazwischen gekommen, oder aber sie wollte, dass wir uns in diesem Zimmer etwas genauer umsehen. Wie, du meinst, wir sollen in ihrer Privatsphäre herumschnüffeln? Ja, offenbar wollte sie genau das. Also. Wozu sonst hätte sie uns die Schlüsselkarte zukommen lassen, Kollegen? Ja. Wir brauchen also kein schlechtes Gewissen zu haben. Los jetzt! Du was? Ja, hier im Kleiderschrank, da steht eine kleine Reisetasche. Aha. Und? Da ist ein Karton drin. Ja, mach den Karton auf. Ja. Und? Ein dicker Aktenordner. Och, darf ich mal sehen? Ja.